Ritter verhielt auf dem Hügel. Blondes, von Sonne und Wind ausgebleichtes Haar fiel ihm in die Stirn, umrahmte ein noch junges, braungebranntes Gesicht, dessen energische Züge Umsicht und Klugheit verrieten. Auf nackter Haut trug er ein offenes, mit Fransen verziertes Jagdhemd. In breitem Ledergurt steckten zwei Revolver und ein Bowie-Messer. Die Hände hielten schussbereit ein Repetiergewehr mit kurzem Lauf. Das Pferd besaß Rasse. Schweißbedeckt glänzte sein Fell tiefschwarz. Es stammte aus indianischer Zucht, war ein Geschenk Winnetous, des Häuptlings der Apachen. Am fernen Horizont, dort wo ein grau-violetter Dunstschleier das Grasland vom Himmel trennte, erhob sich eine Staubwolke, kam näher, verschwand zwischen Felsen, tauchte wieder auf, wurde größer und bedrohlicher. Aufgewirbelt von vier Indianerpferden, die angefeuert von den grillen Zurufen ihrer Reiter hinter einem Weißen herjagten. Es schien, als müsste dieser das Rennen verlieren. Da entzog ihn ein vorspringender Fels für Sekunden den Augen seiner Verfolger. Er riss sein Pferd nach rechts, verbarg sich im Schatten des Gesteins. Die Indianer rasten geradeaus an ihm vorbei, merkten zu spät, dass der Gejagte jetzt hinter ihnen war. Zwei Schüsse peitschen auf. Zwei der Indianer sanken ins Gras. In heller Wut kehrten sich die beiden anderen gegen den Angreifer. Doch während sie noch ausholten zum todbringenden Wurf, brachten zwei weitere Schüsse. Sie erstarrten mitten in der Bewegung. Plump entfiel der Tomahawk ihren Händen. Die Gewehrkugeln des weißen Mannes hatten ihr Ziel nicht verfehlt. Der Beobachter auf der Anhöhe hatte aufmerksam das Geschehen verfolgt. Jetzt verließ er seinen Posten, ritt den Hügel hinunter, näherte sich vorsichtig dem Weißen. Er erkannte einen kleinen, alten Mann in abgerissenen Kleidern. Doch das Bemerkenswerteste an ihm war, es fehlten ihm beide Ohren. Alle Achtung, Sir, wie ihr euch der roten Burschen entledigt habt. Sah zunächst verdammt gefährlich aus für euch. Ich war schon nahe daran anzugreifen, aber... Eingreifen, ihr? Seht mir doch ganz nach einem Greenhorn aus. Das mag euch so vorkommen, nur mitunter kann der Schein auch trügen. Wer seid ihr überhaupt? Ich schreibe Bücher. Ihr schreibt Bücher? Ja, hat man sowas schon gehört? Ein Bookmaker in der Savanne? Ihr habt doch eben eine eindrucksvolle Szene wilder Westen erlebt. Da seht sie euch an, Ogelalas, die grausamsten der Sioux. Was glaubt ihr, was die mit mir angestellt hätten, wenn ich ihnen nicht doch noch hätte ein Schnippchen schlagen können? Und da wollt ihr euch sozusagen mitten in die Prärie setzen und Geschichten verfassen. Ich sage euch, dafür ist hier nicht der rechte Ort. Da habt ihr allerdings recht, nur ich schreibe erst, wenn ich wieder daheim bin. Dann erzähle ich alles, was ich erlebt und gesehen habe, und viele Tausende von Menschen lesen es und wissen dann, wie es in der Savanne zugeht, ohne dass sie es nötig haben, selbst in die Prärie zu gehen. Dann erzählt ihr wohl auch von mir. Ja, versteht sich. Sir, dort steht euer Pferd. Hockt euch hinauf und macht, dass ihr weiterkommt, wenn ihr nicht wollt, dass euch mein Messer zwischen den Rippen kitzelt. Bei euch dürfte man ja kein Wort sprechen und keinen Arm bewegen, ohne dass es alle Welt erfährt. Hol euch dieser und jener. Drollt euch, ehe mir die Galle in die Finger läuft und ich etwas tue, was euch nicht angenehm sein dürfte. Immer zu. Legt euch keinen Zwang auf. Kommt, kommt. Versucht ruhig eure Klinge an mir. Demmt, was fällt euch ein? Ihr brecht mir ja den Arm. Keine Sorge. Ihr braucht nur das Messer fallen zu lassen, dann... Na also, wie gefällt euch das? Eure Klinge in meiner Hand. Stoß zu, Mann. Löscht mich aus. Die Schande, von einem einzigen Gegner am hellen Tag überwunden zu werden, mag Saint-Cyr nicht überleben. Saint-Cyr? Ihr seid der berühmte Westmann Saint-Cyr? Ja, eigentlich hätte ich leicht drauf kommen müssen, als ich eure fehlenden Ohren bemerkte. Und Saint-Cyr bedeutet ja wörtlich übersetzt ohne Ohr. Schwafelt nicht. Mein Name geht euch nichts an. Ist nur für mich wichtig, ihn vor Schande zu bewahren. Hier habt ihr euer Messer. Ihr seid frei. Frei? Wie soll ich die Schmach ertragen, von einem Greenhorn besiegt worden zu sein? Wenn es ein richtiger Kerl gewesen wäre, wie der rote Winnetou oder ein Pfadfinder wie Old Firehand und Old Shatterhand, ja, dann... Ein Greenhorn? Glaubt ihr wirklich, dass ein Greenhorn es fertig brächte, den tapferen Sancier einen derartigen Streich zu spielen? Passt auf. Nehmt diesen Stein und werft ihn so hoch ihr könnt in die Luft. Ja. Na, macht schon. Ich weiß zwar nicht, was es soll, aber bitte. Mann, war das ein Schuss. Ihr habt den Stein mit eurer Kugel noch höher in den Himmel getrieben, als ich ihn werfen konnte. Gelingt euch das immer? 19 Mal unter 20. Heavens. Wer seid ihr? Nun, man nennt mich Old Shatterhand. Ach, das ist nicht möglich. Old Shatterhand muss viel älter sein, sonst würde man ihn nicht alte Schmetterhand nennen. Ihr vergesst, dass das Wort old nicht unbedingt zur Bezeichnung des Alters gebraucht wird. Richtig. Aber nehmt mir meine Zweifel nicht übel, Sir. Old Shatterhand hat von Winnetou einen Stich in den Hals bekommen, der... Na, dann seht. Hier ist die Narbe. Ja. Und hier, falls es noch eines Beweises bedarf, Bärentöter und Henrystutzen. Ihr seid Old Shatterhand. Von euch überrumpelt zu werden, ist keine Schande. Also, wollen wir Freundschaft schließen? Gut. Mein richtiger Name ist Mark Jorrocks. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann nennt mich Mark. Und ihr mich Charlie, wie alle meine Freunde. Hier, meine Hand. Top, ich schlage ein. Wie steht's, Charlie? Wollen wir gemeinsam weiterziehen? Ich komme von Kanada herunter und habe mir jetzt Texas und Mexiko zum Ziel gesetzt. Das ist ja ganz mein Weg. Ja, auch ich will nach Texas und Kalifornien und dabei kann es mir gleich sein, ob ich einen kleinen Seitenweg über Mexiko einschlage. Na denn, ich bin zum Aufbruch bereit. Ja, was machen wir mit den Leichen? Nicht viel. Ich schneide ihnen die Ohren ab und lege sie ihnen zwischen ihre Hände. Mark, wir müssen sie begraben. Wenn man sie findet, ist unsere Anwesenheit verraten. Man soll sie finden, Charlie. Und wissen, dass Sancier hier gewesen ist. Ich sage euch, es ist ein ganz ekliges Gefühl, wenn es einen im Winter an den Ohren frieren will und man keine mehr hat. Und diesen jammervollen Umstand habe ich diesen Ogallala zu verdanken. Aber für meine zwei Ohren habe ich... Erzählt einmal. Jede Kerbe an meiner Büchse bedeutet den Tod eines Ogallala. Mhm. Jetzt kommen vier neue noch dazu. Und hier oben? Hier oben ist noch Platz für die Kerben von zwei Weißen. Es sind Vater und Sohn und die größten Schurken, die es auf Gottes weiter Erde geben kann. Sie haben einst meine Farm niedergebrannt, mir Weib und Kind getötet. Habe ich diese Verbrecher endlich gefunden, ist mein Tagewerk vollbracht. So, und nun, aufgesessen, Charlie. Es ist ein weiter Weg bis Texas. Stunde um Stunde ritten die Freunde durch die unendliche Weite der Prärie. Gesprochen wurde kaum. Allmählich wich die Hitze des Tages der Kühle des Abends. Plötzlich hielt Hattat Hitler, Old Shatterhands Mustang, mitten im Lauf inne. Am Saum des Buschwerks lag ein Toter. Bei Jove. Ein Soldat. Getötet durch einen Kriegspfeil der Ogallala. Und hier, sieh dir die Spuren genau an, Mark. Es müssen vier Mann gewesen sein, die hinter ihm her waren. Ich dachte mir gleich, dass die Burschen, die ich heute wegpustete, nicht die einzigen bleiben würden, die sich hier in der Gegend rumtreiben. Diese Hunde von Sioux. Charlie? Ja? Da ist was in Gang. Aber was? Wir werden bald genaueres wissen. Noch ist es hell genug, die Spur zu verfolgen. Vorwärts, Hattat Hitler! Los, Tony! Zeig dem Indianer Gaul, dass du auch laufen kannst! Leise. Das ist ja ein ganzes Rattennest. Damnation. Siehst du den Weißen, der sich mit Kavumien, dem Häuptling, unterhält? Ja. Es ist Fred Morgan. Ist er es, der dir Frau und Kind mordete? Er ist es. Oh, am liebsten würde ich... Mark, beherrscht euch. Wir wären zwei gegen wenigstens 80 Mann. Schon gut, Charlie. Doch diesmal soll er mir nicht mehr entkommen. Ich werde ihm auf den Fersen bleiben. Wir müssen versuchen, noch näher an sie ranzuschleichen. Es müsste möglich sein, denn sie haben keine Wachen aufgestellt. Na dann los, worauf warten wir noch? Und mein weißer Bruder weiß genau, dass der Transport mit dem Gold kommen wird? Ich weiß es. Außerdem hat Kavumian den Plan vor sich, den seine Krieger den Soldaten, den sie mit einem Pfeil auslöschen, weggenommen haben. Dort ist der Weg gezeichnet, den der Transport in dieser Nacht gehen wird. Hier. Siehst du? War es der Urwald gezeichnet, der von dem Wagen niedersteigt. Dort, durch eine Spitze in die Prärie hineinragt, führt der Weg vorbei zu der Bucht, die 2 Meilen weiter südlich liegt. Und dort wird unser Überfall stattfinden. Die Krieger der Ogallala werden erbeuten viele Skalpe. Und ihre Squaws werden tanzen, den Tanz der Freude. Doch werden die weißen Männer auch vieles bei sich haben, was wir können brauchen? Kleider, Waffen und... Dies und noch mehr. Aber wird Kavumien seinem weißen Bruder überlassen, was er verlangt? Mein weißer Bruder wird erhalten alles Gold und Silber, das die Wagen bringen. Die Krieger der Ogallala brauchen es nicht. Denn in ihren Bergen sind so viele Nuggets, wie sie nur wollen haben. Kavumien lernte einst kennen, ein kluges, tapferes Bleichgesicht. Er sagte, das Gold sei nichts als tödlicher Staub, geschaffen vom bösen Geist der Erde, um zu machen, die Menschen zu Dieben und Mördern. Dieses Bleichgesicht war ein großer Narr. Es war kein Narr. In seinem Kopf wohnte die Weisheit und in seinem Arm die Stärke. Einmal, er wurde gefangen und in die Dörfer der Ogallala geführt. Sie töteten ihn nicht, denn er war ein mutiger Krieger. Matiru, der größte Häuptling der Sioux, wollte ihm geben das Wigwam seiner Tochter, oder er sollte sterben. Er aber verschmähte die Blume der Prärie, raubte das Pferd des Häuptlings, stahl sich wieder seine Waffen, schlug nieder mehrere Krieger und entkam. Wie lange ist das her? Die Sonne hat seitdem besiegt 8 Winter. Und wie hieß er? Seine Faust war wie die Tatze des Bären. Es war bekannt, dass er vorübergehend tötete, mit einem Schlag der bloßen Hand an den Schädel, viele rote Männer und auch Bleichgesichter. Daher nannten ihn die weißen Jäger Old Shatterhand. Doch mein weißer Bruder sehe den Himmel an. Die Silbersterne sind gedrückt dafür. Für uns wird es auch höchste Zeit zu verschwinden. Wir müssen der Kolonne entgegenreiten und sie vor dem Anschlag warnen. Los, verdrücken wir uns, Mark. Nicht schießen! Wir sind nur zu zweit und wollen euch vor einem Überfall warnen. Überfall, was fasst ihr da? Ihr habt doch eine Ladung mit Gold, Major. Wer sagt das? Insmen. Wir haben sie belauscht. Sie werden von einem Weißen angeführt, der das Metall haben will, während alles andere und eures Kalbs den Indianern zufallen soll. Heavens, wie kann der Kerl wissen, was wir geladen haben? Sie haben einen Plan bei einem Soldaten gefunden, dessen Leiche mein Freund Sansier und ich heute im Buschwerk entdeckten. Sansier? Behold! Ein tüchtiger Kerl! Und wer seid ihr? Old Shatterhand. Mann, das ist eine Begegnung. Obwohl ich mir gewünscht hätte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Wir haben wohl keine Zeit zu verlieren. Ich nehme an, das Gold soll in der Bucht auf ein Schiff verladen werden. Das ist richtig. Es ist zur Münzprägung bestimmt. Wie viele Mann begleiten euch? 60. Die Insmen zielen wenigstens 80. Aber wenn wir geschickt vorgehen, zumal wir die Überraschung auf unserer Seite haben, müsste mein Plan klappen. Hör zu. Ich vermute, die Indianer haben die Bucht rundum besetzt. Wir umschleichen sie in weitem Halbkreis mit etwa 50 Soldaten. Die übrigen 10 bleiben zur Bewachung der Wagen zurück. Auf ein Kommando feuern wir in schneller Folge Schreckschüsse ab und scheuchen damit die Indsmen aus ihren Schlupfwinkeln auf. Als Fluchtweg bleibt ihnen nach vorn nur das Wasser. Versuchen sie einen Ausbruch ins Land, laufen sie den Soldaten direkt in die Arme. Ihr seid ein hervorragender Stratege, Mr. Shatterhand. Soldaten, ihr habt gehört, was uns erwartet. Zeigt den roten Halunken, dass ihr zu kämpfen versteht. Kolonne, vorwärts! Ja, Peter! Gut, Major. Nun, Mark? Irgendwas entdeckt? Ihre Pferde. Keine 200 Schritte von hier. Ein Glück, dass der Wind aus entgegengesetzter Richtung weht. Sonst hätten sie uns sicher gewittert. Übrigens, was haltet ihr von einem Stampedo, Charlie? Ich weiß nicht. Wenn wir den Gollen Feuer unter den Hintern machen und sie durchbrennen lassen, kann so gut wie keiner der Indianer fliehen. Wir wollen abwarten, bis die Situation einen Stampedo rechtfertigt. Gut, noch etwas. Hier, diesen Beutel habe ich gefunden. Er muss aus einer Satteltasche gefallen sein. Nehmt ihn. Vielleicht ist er von Wichtigkeit. Okay, Mark. Also, Major, dann gebt das Kommando zum Losschlagen. Die Überraschung ist uns gelungen, Charlie. Hey, Roter, komm nur, komm! Saint-Cyr ist ganz scharf auf deine Öhrchen. Da! Feuert, Leute! Feuert, was das Zeug hält! Da, nimm den Tomahawk, Charlie. Kann ganz nützlich sein, so ein Ding. Mann, die Burschen sind ganz schön aufsässig. Dort ist der Häuptling! Wo hat der Kerl bloß das Pferd her? Sicher von einem gefallenen Soldaten macht nichts. Er soll es nicht lange behalten. Sie versuchen einen Ausfall, um an ihre Pferde zu kommen. Lass dich der Pedo los. Bin schon unterwegs. Lauf, Tony, lauf. Kavumien, hierher. Old Shatterhand. Kavumien, vorhin hast du mit dem weißen Verräter von mir gesprochen. Jetzt spreche ich mit dir. Ihr versteht, der Tomahawk zu werfen, Mr. Shatterhand. Der Stampedo ist los! Gut gemacht, Mark. Damn it. Dort ist Fred Morgan. Oh. Zur Hölle mit dir, du Satan! Alle Teufel, er entflieht. Los, Tony! Ihm nach! Lauf! Lauf! Zeig, was du kannst! Die Niederlage der Ogallala war vollkommen. Viele waren gefallen, einigen war die Flucht gelungen. Der Rest gefangen genommen worden und dem Major überantwortet. Auch er hatte Verluste zu beklagen. Und Mark starrte verbissen vor sich hin. Fred Morgan war ihm abermals entgangen. Gerettet war das Gold, dessen wegen so viel Blut geflossen, das aus Menschen Mörder machte. Old Shatterhand nannte es Deadly Dust. Tödlicher Staub. Im Osten stieg langsam der Morgen auf, ließ die Sterne verblassen, drängte die Nacht aus dem Firmament. Die Verwundeten waren an Bord gebracht worden und die Soldaten begannen mit der Verladung des Goldes. Old Shatterhand erinnerte sich an den Lederbeutel, den Mark ihm vor Beginn des Kampfes übergeben hatte. Er nahm ihn aus der Satteltasche, öffnete ihn und traute seinen Augen nicht. Mark! Mark! Ja? Sieh dir das an. Weißt du, was ich da in meinen Händen halte? Hm? Ein Vermögen, Mark. Das sind echte Steine. Oh. Diamanten. Hell and Damnation. Da hat Sansir doch gut daran getan, seinen alten Rücken zu bücken, als er den Beutel liegen sah. Hm? Und der Fetzen Papier, den ihr da... Was... Das ist ein Brief, Mark. Hör zu. Garfsten, den... Die Zeitangabe ist abgerissen. Lieber Vater, ich brauche dich. Komm so schnell wie möglich, egal ob dir dein Streich mit den Juwelen gelungen ist oder nicht. Reich werden wir auch hier. Mitte März triffst du mich in der Sierra Blanca, und zwar dort, wo der Rio Benasco in den Rio Pecos mündet. Dein Patrick. Patrick? Ja, Patrick. Wie holt das Haut hin, denn so heißt Fred Morgans Sohn. Was für ein Nebenfluss des Pecos wird er erwähnt? Der Rio Penasco. Kennt ihr den? Nun, ich war schon dort. Dann seid ihr mein Mann, Charlie. Ihr begleitet mich doch, auch wenn uns der Weg von unserem ursprünglichen Ziel Texas ein wenig abbringt. Ich wollte sowieso nur dorthin, weil ich glaubte, morgen dort zu finden. Aber jetzt weiß ich ja genau, wo ich ihn zu suchen habe. Also, Charlie? Natürlich komme ich mit, Mark. Zumal ich inzwischen auch ein persönliches Interesse an diesem Morgen habe. Denn ich bin überzeugt, an diesen Diamanten klebt Blut. Tierkadaver, menschliche Skelette, Sattelstücke und Wagenreste säumten den Weg durch den Llano Estacado, jene furchtbare Wüstenstrecke, die zwischen den Ausläufern des Osak-Gebirges und der Sierra Guadalupe liegt, eingefasst von den Höhen, die den oberen Lauf des Rio Pecos und die Quellen des Red River und des Colorado umgrenzen. Glühender Sand wechselt mit nackten, brennenden Felslagerungen. Schroff und unvermittelt folgt die kalte Nacht auf die Hitze des Tages. Old Shatterhand und Mark hingen auf ihren Pferden, krallten sich dem Verschmachten nahe in die Mähnen der Tiere, die ihrerseits ihre kraftlosen Glieder nur noch mühsam vorwärts schleppten, stolpernd bei jedem Schritt, als wollten sie im nächsten Augenblick zusammenbrechen. Wasser. Diese verdammte Wüste. Nimmt sie denn kein Ende? Wasser. Wir halten an, Mike. Unsere Pferde brauchen Ruhe. Steig ab. Und was jetzt, Charlie? Ohne Wasser gehen wir vor die Hunde. Nein, Mark. Wir dürfen nicht aufgeben. Na, die Geier kreisen schon über uns. Und die Kojoten, sieh sie dir an. Sie warten doch nur, bis wir... Die Kojoten, Mark, hier. Die Kojoten, sie... Sie sind unsere Rettung. Wenigstens für den Augenblick. So. Ich bin gleich wieder zurück. Charlie! Was? Was? Tony, altes, treues Mädchen. Nein. Nein, wir geben nicht auf, was? Haben uns gegen jeden Feind behauptet. Werden uns doch nicht von der verdammten Wüste unterkriegen lassen. Hau ab, du elender Aasgeier! Verschwinde, Missy! Der alte Sansir wird doch kein Fraß für dich. Sally. Sally, was schleppst du dich mit diesen räudigen Kojoten ab? Die sind doch nicht mal das Pulver wert, dass du ihnen auf den Pelz gebrannt hast. Erdwurm, Mark. Wir brauchen zu trinken Wasser. Wasser können wir nicht auftreiben. Also ist das Blut der Kojoten unsere einzige Rettung. Gib mir den Lednerbecher. Ich schneide ihnen die Schlagader durch und fange das Blut auf. Was? Ich soll das Blut dieser... Komm, stell dich nicht an, Mark, hier. Hier. Na ja. Trink. Na ja, dann... Dann Prost. Der Teufel. Mach schon. Trink aus. So, jetzt ich. Komm, gib mir den Becher. Ja. Wohl bekommst, Charlie. Du hast recht. Das Zeug tut Wunder. Man darf nur nicht daran denken, was es ist. Hier, trink noch mal. Ich habe ja noch ein zweites Vieh zur Reserve. Danke, Charlie. Du bist wirklich ein Teufelskerl. Und ein Freund, wie mir noch keiner begegnet ist. Nun ist fürs Erste geholfen. Aber die Tiere, wenn sie nicht bald Wasser bekommen, halten sie nicht mehr durch. Aber woher? Woher soll das Wasser kommen, Charlie? Siehst du dort vorne das Kaktusfeld? Es ist keine anderthalb Meilen bis dahin. Und? Glaubst du, dass uns dort eine gute Fee einen Brunnen hinzaubert? Weiß nicht, Marke, aber wir werden selber zaubern. Ach, mach keine Scherze, Charlie. Dafür ist unsere Lage zu ernst. Dessen bin ich mir bewusst. Lass dich überraschen, Mark. Komm, Herr Dietler. Komm vorwärts. Los, Mark. Wir führen die Pferde am Zügel neben uns her. Denn uns zu tragen, sind sie zu entkräftet. Hoffentlich erweist sich der Kaktus nicht als Vater Morgana. Also, Tony, auf geht's. Ja, du bist ein braves Mädchen. Mir ist es ein Rätsel, Charlie, dass wir in diese Wüste neu geraten konnten. Seit Tagen kein Brunnen, nicht die Spur eines Grasbüschels. Ein rundes Dutzend Mal ist der alte Sansir durch den Llano geritten und hat es immer heil überstanden. Wir sind doch keinen Zentimeter von den Pfählen abgewichen, die den Weg kennzeichnen. Was ist es ja gerade, Mark? Mir ist es spätestens seit heute Mittag klar, dass die Pfähle in die Irre führen. Sie wurden bewusst umgesteckt. Mich sollte es nicht wundern, wenn hier wieder Stakemen, die sogenannten Geier des Llano, am Werk sind. Bei Jove. Du hast recht, Charlie. Das ist die einzige Erklärung. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden wir gleich eine Bestätigung dafür bekommen. Du meinst die Ansammlung von Asgarern dort vorne? Ja. Sieht so aus, als hockten sie herum, um den Tod eines Menschen abzuwarten. Und dann... über ihn herzufallen. Ja. Beeilen wir uns, Mark. Vielleicht können wir das verhindern. Evans, wenn ich dran denke, dass wir diesen Schlamassel, in den wir da geraten sind, nur diesem Fred Morgan zu verdanken haben, dann steigt mir die Galle hoch. Hätten uns dieses Wüstenabenteuer ersparen können, wenn mir der Kerl in der Bucht nicht entwischt wäre. Mach dir nichts vor, Mark. Schließlich hat der alte Morgan noch einen Sohn und dessen Spur hätte uns in jedem Fall durch den Llano geführt. Wasser. Hast du gehört? Wasser. Da liegt tatsächlich ein Mensch. Das ist der Neger. Aber ganz allein? Der gehörte doch sicher zu einer Karawane, die hier durchzog. Warum? Nun, ich vermute, seine Leute werden sich durch die Hitze in einem Zustand von Auflösung und Gleichgültigkeit befunden haben, so dass sie gar nicht bemerkten, dass der Neger zurückblieb. Wir wollen versuchen, ob wir ihm helfen können. Wir haben ja noch den zweiten Kojoten. Besorge du den Lebenssaft, Mark. Ich kümmere mich schon um den Erschöpften. Okay. Fahrt mit euch, Viehzeug. Ja, ja, gleich bekommst du zu trinken. Aber das ist ja Cäsar. Master Charlie. Wie, du kennst ihn? Ja, ich war einige Tage Gast seines Herrn, eines Juweliers mit Namen Marshall, in Louisville. Anschließend hatte ich mit dessen Sohn Bernard einen Jagdausflug in die Cumberland-Berge in Tennessee gemacht. Master. Master. Sein es möglich? Master Charlie, der ganz viel Großjäger. Ja, Cäsar, ich bin's. Komm, komm, trink das. Oh, das ist ein gut. Ach, gut. Master Charlie, retten, arme schwarze Cäsar. Und Massa Charlie auch retten, Massa Bern, der sonst seinen Tod. Bernard? Wo ist er? Oh, wo sein, Massa Bern? Cäsar hier fast verschmachten und Massa Bern gar nicht merken, dass Cäsar sei nicht mehr da. Da trink noch einen Schluck. Das bringt dich wieder auf die Beine. Und was tut Bernard hier im Liano Estacado? Was tun? Cäsar nicht wissen das. Wo wollte er hin? Er wollen nach Pecos Fluss und dann nach San Francisco. Dort will er kaufen Gold, weil er jetzt machen muss Geschäft, weil Mascha Marshall sein Tod. Mr. Marshall ist gestorben? Ja. Aber nicht tot von Krankheit, sondern tot von Mord. Er wurde ermordet? Von wem? Mörder kamen in Nacht, stoßen Messer in Brust von Massa Marshall und nehmen mit all Stein, Juwel und Gold. Heavens, die Diamanten, Charlie. Ja, Mark. Es dürfte klar sein, wer der Mörder ist. Cäsar... Wohin ist Mr. Bernard geritten? Erinnere dich. Weiß nicht mehr. Cäsar sein gefallen vom Pferd, weil er nicht haben Wasser. Und Pferd laufen weg und Cäsar bleiben liegen. Wann war das? Jetzt ist sein Abend bald. Und, jetzt wissen Cäsar. Massa Bern... Gerade reiten in Sonne hinein, als Cäsar fallen vom Pferd. Gut. Kannst du wieder gehen? Cäsar laufen wieder wie Hirsch. Blut sei Gutarznei für durstig. Okay, dann weiter. Wir müssen noch vor der Dunkelheit das Kaktusfeld erreichen. Immer deutlicher zeigten sich die Umrisse der riesigen Kaktusstauden, rückten näher und näher. Etwa 500 Schritte vor dem Feld ließ Old Shatterhand Mark und Cäsar bei den Pferden zurück und ging allein weiter. Völlig verdorrt, gelblich welk, erstreckte sich der Kaktus bis an den Horizont. Old Shatterhand handelte unverzüglich. Er löste mit dem Messer ein Büschel Fasern von einer der Pflanzen und steckte dieses in Brand. Prasselnd loderten die Flammen empor, griffen um sich, schneller und schneller. entfachten ein einziges Glutmeer, dessen Grenzen nicht abzusehen waren. Mit schussähnlichen Knallen platzten die Stauden auseinander, schossen durch die Hitze wie von Pfeilen abgeschnellt Kakteensplitter in den Himmel. In der Luft hallte es dumpf wie das Getöse einer Schlacht. Charlie, Gott sei Dank, du bist zurück. Was um Himmels Willen ist dort vorne los? Erst dachte ich, wir hätten ein Erdbeben, aber jetzt scheint es so, als sei dieser höllische Sand tatsächlich in Brand geraten. Der Sand nicht, Mark, aber die Kakteen. Ich habe das Feuer gelegt. Du hast das? Ja. Bei Jove, das fasse wer will. Zu welchem Zweck denn? Um Regen zu bekommen. Regen? Nimm es nicht übel, Charlie. Aber ich glaube, die Sonne hat dir das Hirn verbrannt. So? Die Hitze ist doch durch das Feuer jetzt doppelt so schlimm wie vorher. Ganz recht. Die Hitze steigt und wird Elektrizität entwickeln. Du wirst es bald zu hören bekommen, denn in Kürze bricht hier das schönste Gewitter los. Siehst du die Dünste, die sich da oben zusammenballen? Sie werden eine riesige Wolke bilden, die sich mit Heftigkeit entladen muss. Alle Wetter. Charlie, das ist wahr. Natürlich. Ja, man sieht es ganz deutlich. Sobald der Kaktus niedergebrannt ist, geht es los. Und wenn du mir nicht glauben willst, sie hat der Titler und deine Toni an. Wie sie mit dem Schweif wirbeln und die Nüstern blähen. Sie wittern bereits den Regen. Oh, Master Charlie ist ein ganz viel groß Zauberer. Er können machen Wasser. Was fallen vom Himmel? Wir müssen uns beeilen. Der Regen wird sich kaum über die Brandstrecke hinaus ausbreiten. Ja. Also vorwärts, damit es uns auch richtig erwischen. Ja, gut. Charlie! Du bist der klügste Kerl in den Vereinigten Staaten und auch etwas drüber hinaus. Halb so schlimm, Mark. Ich habe die Sache schon früher mal im Januar ausprobiert und heute wiederholt, weil ich dachte, dass uns so ein Guss nicht schaden wird. Wird Master Bern auch haben Wasser? Wahrscheinlich, denn ich nehme nicht an, dass er über die Kaktusstrecke hinausgekommen ist. Wer begleitet ihn eigentlich? Ihr wart doch sicher nicht allein. Leute, sein Jäger. Sein Kaufmann sein. Oh, Cäsar, nicht alles wissen. Na schon gut. So. Unsere Schläuche sind randvoll gefüllt. Jetzt haben wir genug Wasservorrat, um durch den Llano zu kommen. Aber trinkt, solange es noch möglich ist. Gleich wird der Regen aufhören. Was sein das? Jetzt wird Cäsar durch Wasser wieder leben? Kommen Männer und wollen ihn schießen, tot! Aber was sehen, Cäsar? Das sind ja Master Bern! Nicht schießen, Master! Nicht stechen! Cäsar sein hier und Master Charlie und Master Mark! Die gut sein und... Ja, Cäsar, ich weiß. Gott sei Dank, du lebst. Wir hatten gar nicht bemerkt, dass wir dich verloren hatten. Dass du zurückgeblieben warst. Cäsar! Sein fast tot. Da kommen Master Charlie und retten arme Cäsar. Charlie! Willkommen, Bernard. Welche Freude, euch zu sehen. Das ist wirklich eine Überraschung. Doch ich hätte mir gewünscht, unser Wiedersehen hätte an einem anderen Ort stattgefunden. Wie kommt ihr in den Llano? Nun, das lässt sich mit einem Satz erklären. Ich verfolge den Mörder meines Vaters. Doch es scheint wie verhext. Immer wenn ich glaube, ihn direkt vor mir zu haben, entwischt er mir wieder. Da geht es euch wie mir. Das ist Mark Jarrox, Bernard. Bekannter unter dem Namen Sansir. Der berühmte Sansir. Da bin ich ja wirklich in erfreuliche Gesellschaft geraten. Denn wenn ich ehrlich bin, ich misstraue den Männern, die mich begleiten. Und ganz besonders diesem Mr. Williams, unserem Führer. Ich werde das Gefühl nicht los, als hätte er uns bewusst vom eigentlichen Weg abgebracht. Da habt ihr wahrscheinlich nicht unrecht, Bernard. Ich werde mir den Burschen nachher näher ansehen. Danke, Charlie. Aber zurück zu Mr. Sansir. Ihr machtet da eine Bemerkung, die mich aufhorchen ließ. Seid ihr vielleicht hinter demselben Mann her wie ich? Ich wette 100-1, dass ihr Fred Morgan meint. Die Wette habt ihr gewonnen. Aber wie kommt ihr darauf? weil der Mord an eurem Vater genau seine Handschrift aufweist. Mir hat er Frau und Kind umgebracht. Und als Cäsar uns erzählte, dass der Mörder eures Vaters mit Juwelen durchgebrannt ist, hatten Charlie und ich gleich den richtigen Verdacht. Seht in diesen Beutel, Bernard. Himmel! Unsere Diamanten! Ja, sie sind's wahrhaftig. Wie um alles in der Welt kommt ihr zu den Steinen, Charlie. Das ist eine spannende Geschichte. Doch der Regen hat aufgehört und ich schlage vor, dass wir uns hier ein Lager für die Nacht herrichten. Und dann sollt ihr alles erfahren, Bernard. Gut, Charlie. Übrigens, der Regen. Einfach unerklärlich. Das reine Wunder. Er hat uns das Leben gerettet. Noch niemals ist dergleichen im Gliano geschehen. Auch darüber kann euch Charlie aufklären. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, er war der Wundertäter. Das Tagesgestirn verlosch. Ohne Übergang wich das Licht dem Dunkel, die Hitze des Tages der Kühle der Nacht. Ein halber Mond versilberte die sonst so trostlose Wüste. Die Sterne zeigten sich in auffallend klaren Bildern. Von fern her klangen die Schreie hungriger Geier und das Heulen der stöhnenden Kojoten. Bernard lauschte aufmerksam Old Shatterhands Bericht vom Überfall der Ogallala auf den Goldtransport, vom Auffinden der Diamanten, von der Flucht Fred Morgans.